1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ein bisschen verspätet. Wir bitten, das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute wieder. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt, meine Anruferin heißt Karin und Karin ist 44. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen. Hallo, Karin. Weswegen hast du angerufen? Es geht um eine Freundin von mir, die an Krebs erkrankt ist und jetzt nicht mehr lange zu leben hat. Eine sehr nahe Freundin? Ja. Wie nah? Ja, sehr nah. Mhm. Ich bin auch an Krebs erkrankt und sie hat mich in der Zeit sehr begleitet. Und ja. Wie alt ist die Freundin? Ja, ein bisschen älter als ich, aber nicht viel. Ja. Was für eine Krebserkrankung hat sie? Brustkrebs, aber das war wieder okay und deswegen hat sie mir auch sehr viel Mut gemacht, meine Erkrankung. Das ist mein großes Vorbild. Die schafft das, ich schaff das auch. Ja, du warst auch am Brustkrebs erkrankt, oder? Ja. Bist. Aber sie schafft es jetzt nicht, meinst du? Nein, jetzt ist es wiedergekommen in allen möglichen Gebieten und wie geht es ihr denn heute? Wie ging es ihr heute? Schlecht. Wo befindet sie sich zurzeit? Auf der Palliativstation. Ja. Warst du heute da? Nein. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Ach, so lange? Wie kommt das? Weil sie mehrfach jetzt noch operiert wurde und sie keinen Besuch wollte. Wohnst du denn in der Stadt, in der sie auch jetzt im Krankenhaus liegt? Sie wollte keinen Besuch, auch von einer so nahen Freundin, nicht wie dir? Nee, im Moment nicht. Also wir schreiben per E-Mail und SMS, aber kann sie das denn überhaupt noch schreiben? Ja. Ja, das kann sie. Aber ich wundere mich trotzdem, dass sie nicht will, dass du sie besuchst. Doch, sie hat gesagt, ich darf sie besuchen, aber als sie frisch operiert wurde, wollte sie eben halt nicht, dass ich sie besuche. Und sie hat auch gedacht, sie kommt wieder nach Hause und dann soll ich sie besuchen. Aber sie kommt jetzt eben halt nicht wieder nach Hause. Willst du denn jetzt ins Krankenhaus gehen in den nächsten Tagen? Eigentlich möchte ich das schon, obwohl ich da unheimliche Angst vor habe. Vor was hast du Angst? Ja, weil es ist irgendwie, sie ist mein Vorbild, sie schafft das, ich schaff das auch. Das ist so dieser Konflikt, ich habe sie unheimlich gern und ich möchte sie nicht alleine lassen, aber andererseits ist es eben auch, ich habe Angst, dass mir es irgendwann genauso geht. Das ist so dieser Konflikt irgendwo. Verstehe. Hat sie Familie, Mann, Kinder? Ja. Besuchen die sie oft? Ja. Vor wem weißt du das jetzt, dass es so schlimm um sie steht? Von ihr selbst? Ja, von ihr selbst. Hat sie was geschrieben? Wie lange die Ärzte ihr vielleicht noch Hoffnung machen, dass sie noch leben kann? Nee, also jetzt hat sie darüber nichts mehr gesagt. Wie lange seid ihr befreundet, Karin? Noch gar nicht so sehr lange. Eigentlich erst dadurch, dass ich an Krebs erkrankt bin. Dadurch sind wir uns erst so nahe gekommen. Ach so, verstehe. Wie ist denn derzeit der Stand deiner Erkrankung? Also im Moment, ja, es ist 1,5 Jahre her und im Moment ist alles in Ordnung, ja. Das ist eine gute Nachricht und man hat natürlich immer Angst, dass es einen Rückfall gibt, aber es ist natürlich jetzt erstmal eine gute Nachricht, da muss man ja gar nicht drüber sprechen. Mir fällt es nur eben halt so unheimlich schwer, die hat mich unheimlich begleitet durch diese ganz schwere Zeit von Chemo und Haare weg und wie auch immer, hat mich immer in die Hand genommen und ich habe sie unheimlich lieb gewonnen. Und es tut mir so unendlich leid, dass ich ihr jetzt nicht wirklich helfen kann, außer dass ich für sie und ihre Kinder vielleicht da bin, wenn sie das möchten. Und glaubst du, dass sie sich freuen würde, wenn du morgen auf die Palliativstation gehen würdest? Nein, das glaube ich nicht. Warum? Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht möchte, weil sie mich schützen möchte. Aber, tief in ihrem Inneren glaube ich fast, dass sie sich doch freuen würde. Ja, ich habe ihr auch geschrieben und gesagt, ja, und wenn ich dann da und da bin, dann kannst du mich ja nochmal besuchen. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass sie trotz dessen, dass es ihr eigentlich so schlecht geht, mich schützen möchte, damit ich nicht so traurig bin. Ich verstehe. Was sagt denn dein Herz? Sagt dein Herz, dass du eigentlich da hingehen solltest? Ja. Also bis vor kurzem habe ich noch gedacht, ich kann da nicht hingehen, weil mich das einfach zu sehr an meine Krankheit erinnert und dass ich da so Angst habe. Aber vor einer Woche hatte ich noch gesagt, da kann ich niemals hingehen und jetzt denke ich doch, ich kann das. Ich glaube, Karin, dein Herz sagt genau das Richtige zu dir. Ich verstehe gut, dass du Angst hast davor, natürlich. Es ist nie ein schöner Anblick, jemanden so kranken zu sehen, vor allen Dingen, wenn man den noch mag. Und wenn man dann auch noch erinnert wird an die eigene Erkrankung, ist das umso schwieriger. Aber auf der anderen Seite ist es deine gute Freundin, die du offensichtlich sehr gerne hast, das höre ich. Ja, unheimlich. Ja, und die Frau hat auch viel für dich getan. Ja, unheimlich. Also wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätte ich das, glaube ich, nicht so gut bis jetzt hingekriegt, ja. Dann geh morgen ins Krankenhaus. Nimm ihr was Schönes mit, vielleicht eine schöne Blume, worüber sie sich freuen kann, irgendwas Nettes, was sie mag, und geh hin. Sie nimmt vielleicht auch falsche Rücksicht auf dich und du bist bisher auch zu gebremst gewesen. Nutze die Zeit, wo es noch möglich ist. Vielleicht habt ihr nicht mehr viel Zeit. Und würdest du es nicht tun, besteht die Gefahr, dass du dir hinterher große Vorwürfe machst. Ja, das denke ich auch. Aber sie ist eine, die Hilfe nicht gerne annimmt. Wenn ich sie um Hilfe bitten würde, wäre sie sofort da, wenn sie könnte. Und ja, das sind so Menschen, die immer so, das sind gebende Menschen, die schlecht annehmen können. Aber ich sag dir, im tiefen Inneren wird sie sich wahnsinnig freuen, dass du da bist. Ich bin sicher, bin ganz sicher. Sie ist wahrscheinlich immer so die Starke, ne? Nach außen. Ja, genau. Ja. Aber die Starke ist jetzt auch sehr, sehr angeschlagen und braucht auch ein bisschen Kraft von außen. Geh hin, so schnell wie möglich. Geh morgen früh hin. Ja, das habe ich mir auch vorgenommen, aber ich bin halt eben so unsicher gewesen. Ja. Ich sag's dir mit voller Überzeugung, Karin, wirklich. Mach es. Und steh deiner Freundin noch bei, so gut du kannst, und sei einfach für sie da. Das ist ein gutes Gefühl für sie. Ja, das ist auch mein größter Wunsch. Sie hat mir unheimlich viel Kraft gegeben und das würde ich ihr so unheimlich gern wiedergeben, aber es ist halt so ein bisschen, was ist ja sinnlos, nicht, aber ihr geht es einfach nicht wieder besser, das weiß ich ja. Aber ich möchte es einfach unheimlich gern wieder zurückgeben, was sie mir an Kraft gegeben hat. Ja, du kannst Beistand leisten. Das ist sehr viel, was man tun kann am Bett eines todkranken Menschen. Ja. Wir sind uns einig, ne? Ja, wir sind uns einig, ja. Sehr gut, Karin. Dann wünsche ich alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Miki hat auch angerufen und Miki ist 42. Guten Morgen, Miki. Ja, hallo. Ach, eine Frau. Ich hatte jetzt einen Mann gedacht. Nein, ich bin eine Frau. Eine Miki-Frau. Eine Miki-Frau. Ja. Miki, weswegen hast du angerufen? Ja, das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Und zwar hat mein Mann vor 3 Jahren beschlossen, er möchte nicht mehr als Mann leben, sondern er möchte sein Leben als Frau leben. Nach wie vielen Ehejahren? Ich muss zurückrechnen. Wir sind jetzt dann 7 Jahre, also 4 Jahre. Mhm. 6 Jahre Beziehung. Ja. Ein Kind, ein Haus, Es hat alles gepasst, offensichtlich. Ich habe immer gesagt, da war mein Puzzleteil, mein Deckel. Und dann sagt er dir vor 3 Jahren, ich will eigentlich eine Frau sein. Da muss man doch als Partnerin, in deinem Fall jetzt du musst du doch aus allen Wolken gefallen sein, oder? Ich bin komplett zusammengebrochen. Ich habe mich 3 Tage lang nur übergeben. Ich habe gezittert, ich konnte nicht essen. Ich war so sowas von aus dem Leben gefeuert. Sowas ist mir noch nie in meinem Leben passiert und ich habe schon einiges erleben dürfen. Du hattest keinerlei Ahnung von seiner Ausrichtung? Nein. Mein Mann war schon immer ein sehr sensibler, sehr liebevoller, sehr weicher Mensch. Mhm. Das ist auch das, was ich an ihm wirklich liebe. Das ist ein Mensch, der bügelt leidenschaftlich gerne, der schwingt den Staubsauger, der wickelt ein Kind, der ist das Gegenteil von dem Macho. Er ist einfach ein ganz liebevoller, großer Bär. Also einfach, ja, mein Knuddelbär, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also er war schon immer sehr weich und sehr feminin in seiner Art. Ja. Aber jetzt nicht, dass man in diese Richtung hätte denken können, sondern einfach, dass er ja einfach sehr weich war. Das heißt, er hat dann jahrelang dieses große Geheimnis mit sich herumgetragen. Eigentlich nicht jahrelang, das ist ja das Verrückte. Er hat irgendwann, ich weiß nicht, was es war, aufgrund dessen, dass er sich im Internet praktisch angelesen hat, was ein Mann zu sein hat, wie ein Mann zu sein hat, festgestellt, ups, das bin ich nicht, und darauf rückgeschlossen, dass er dann wohl eine Frau sein muss. Na, das ist aber ein bisschen sehr trivial, würde ich mal sagen. Ja, eben. Und normalerweise normalerweise transidentische Menschen, so nennt man das ja, transsexuelle Menschen, spüren das ja schon von Kindesbeinen an, dass sie im falschen Körper sind. Eben, und ich habe also mich in die Materie natürlich auch eingelesen und Ähnliches, und ich habe Freunde, die ihn von ganz klein auf kennen, also ich kenne ihn jetzt knapp 10 Jahre, gefragt, du, war da früher schon was, hast du da schon was gemerkt? Da war gar nichts. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass er jetzt nicht so die typische Pubertät und Jugend erlebt hat, wie jetzt unser eins. Er war schon immer sehr introvertiert. Er ist nicht in Diskotheken gegangen, sondern er ist halt... Gut, aber das heißt ja nichts. Das heißt gar nichts. Hinterm Computer versagt, und alles, was er an Wissen weiß über Sozialleben, das war der Computer. So, jetzt hat er dir das vor 3 Jahren gesagt. Tja. Und heute, wie ist er heute noch ein Mann? Ja. Wollte er sich denn operieren lassen? Ja. Er wollte sich operieren lassen. Mir das vor 3 Jahren gesagt. Also er hat halt immer mehr irgendwelche Heimlichkeiten aufgebaut. Und irgendwann kam das natürlich auch zu mir, dass er da mal mit Frauenklamotten war, dass da dieses war. Wir wohnen in einer relativ kleinen Stadt und leider ist unsere Familie nicht ganz unbekannt. Und wie die Nachbarn und sogenannten Freunde und Bekannten halt sind, ist halt alles an mich herangetragen worden. Ich habe ihn zur Rede gestellt und es wurde immer mehr. Der Druck auf ihn wurde dann immer größer und irgendwann kam dann der Showdown und er knallte mir seinen geänderten Personalausweis auf den Tisch und meinte, da, übrigens, ich bin seit einem Jahr schon auf dem Papier eine Frau. Das heißt, er muss doch in der Zeit dann auch bei einem Psychologen oder Psychiater in Behandlung gewesen sein, der das Ganze begleitet und unterstützt. Ich glaube, so ist das Verfahren. War das bei ihm auch so? Theoretisch ja. Also er hat aber sehr, sehr wenige Termine gehabt. Er hat auch diese Gutachter Achten gemacht. Er musste dazu in die nächstgrößere Stadt fahren. Hat das immer gemacht, wenn ich in der Arbeit war. Ist aber hier im Alltag nie als Frau aufgetreten. Weder in der Arbeit noch im Freundeskreis, auf der Straße, wie auch immer. Sondern nur punktuell mal ausgebrochen, würde ich jetzt mal sagen. Also du sagst, er wollte sich operieren lassen, aber er hat sich noch nicht operieren lassen. Nein, und das ist ja der Gag des Ganzen. Das hat sich dann jetzt noch einige Jahre hingezogen. Es war dann viel Druck, viel Streit. Seine Familie wusste dann auch Bescheid. Und letztes Jahr im Januar, also es ging dann auch so, dass es dann wieder hieß, ja, ich lasse den Namen wieder rückgängig machen. Das war alles ein Fehler. Das hatten wir 5-mal, dieses Ding. Und Ende 2011 Stopp. 5-mal hin und her, Frau ja, Frau nein? Ja, das war ein einziges hin, her, hin, her, hin, her, hin, her. Es war so wirklich furchtbar. Und weil ich es ihm einfach auch nicht geglaubt habe. Und dann hat er aber im Oktober 2011 mit mir ganz pathetisch diesen Namensrückänderungsantrag geschrieben, mit mir in den Briefkasten geschmissen und dann muss man ja erstmal warten. Das geht ja dann wieder ans Gericht und also so weiter. Also Rückänderung heißt, dass er dann wieder ein Mann wurde? Auf dem Papier, ja. Auf dem Papier, genau, ja. Er ist es noch nicht. Er hat diesen Antrag mit mir in den Briefkasten geschmissen. Wir haben gewartet. Es vergingen 3 Monate und es ist nichts passiert. Weder irgendeine Antwort vom Gericht, dass dieser Brief eingegangen ist oder sonstiges. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, was ist denn da los? Ach. Jetzt hat sie wahrscheinlich aus Versehen aufgelegt. Das passiert immer wieder mal bei irgendwelchen Geräten, dass man da an den Knöpfchen kommt und weg ist sie. Wir versuchen sie nochmal zu kriegen, die Miki. Dann machen wir weiter mit Sue. Und Sue ist 30. Guten Morgen, Sue. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sue. Um was geht's bei dir? Meine Ehe ist am Ende, obwohl sie gar nicht angefangen hat. Richtig. Oh, die Ehe ist am Ende, obwohl sie nicht angefangen hat. Ja, also ich bin mit meinem Mann jetzt seit 2 Jahren zusammen und davon sind wir 1 Jahr verheiratet. Ja. Und wir haben auch nur geheiratet wegen dem Kind, weil ich bin schwanger geworden, nach 3 Monaten Beziehung. Und ich habe gerade mit ihm gestritten, ich bin gerade noch ein bisschen, der ist noch zu Hause gerade, deswegen. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Ich sag mal, ich habe eben meinen Mann eben noch gestritten, der ist zu Hause. Ach so, der ist zu Hause. Ja. Deswegen bin ich gerade ein bisschen noch so, Entschuldigung, ein bisschen so noch unter Strom. Ne? Und du bist auch zu Hause im Moment? Ja. Weiß er, dass du telefonierst mit mir? Ich habe gesagt, ist das eine Telefonseelsorge? Bitte? Ich habe nur gesagt, ich habe jetzt eine Telefonseelsorge von der katholischen Kirche, die wollen mit mir reden, habe ich gesagt. Achso. Ja. Und das ist für ihn okay, dass du mit der... Das ist okay. Also okay. Das, die 10 Minuten, die gibt er mir ausnahmsweise mal. Mhm. Wo eckt es denn bei euch am meisten an? An ihm. Es war schon, also wir haben uns kennengelernt, der war so nett, Domian. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf so einen Mann reinfalle. Weil ich bin eigentlich immer ein ganz pessimistischer Mensch, auch bei der Auswahl, bei Männern eigentlich. Hatte jetzt nicht wirklich viele Beziehungen gehabt. Mhm. Aber bei ihm, der war so nett anfangen, es war alles rosarot. Und ich habe den mit 18 schon kennengelernt gehabt, das war ein Arbeitskollege von mir. Und auf Arbeit hat man uns immer gut verstanden. Mhm. Und nach 10 Jahren hat er mich dann irgendwie, hat er meine Nummer rausbekommen, hat mich dann angeschrieben, wir haben uns getroffen. Und es war alles so schön. Und dann, ja, bin ich schwanger geworden. Mhm. Und der meinte direkt, gut, das Kind behalten wir. Das war für mich auch keine Frage. Ich so, ich ziehe das selber durch. Und dann meinte er so, lass uns doch heiraten. Und dann fing das halt an, ne? Also ich bin dann... Was genau fing an? Was fing genau an? Was? In der Schwangerschaft schon, alles so. Mhm. Dieses, also mein Mann ist Diabetiker Typ 1. Und er sagt immer, das liegt an seinem Zucker, dieses jähzornige, also das auf einmal, ob zum Beispiel wir sitzen im Wohnzimmer, da ist jetzt nichts. Ich verstehe schlecht, das jähzornige meinst du? Ja. Ja. Also auf einmal, dieses Ausflippen sofort, ich kann das nicht verstehen, weil ich nicht so ein Mensch bin. Zum Beispiel, ja, wenn er ausflippt, wie ist er denn dann, was macht er? Der schlägt mich. Der schlägt dich? Ja. Wie alt ist euer Kind? Jetzt? 13 Monate. 13 Monate. Hat er dich ja schon geschlagen, wenn das Kind dabei war? Ja, ja, ja. Da ist ja auch die Kleine, hat es auch mitbekommen, ich sage immer wieder, mach's nicht. Der hat mich sogar einmal geschlagen, da war die Kleine bei mir auf dem Arm und hat sie dann auch getroffen und dann habe ich die Polizei gerufen und dann Moment, hat die Polizei ja... Er hat dich so geschlagen, dass er das kleine Kind auch getroffen hat mit... Hast du die Polizei gerufen und dann, was haben die gesagt? Ja, ja, die haben die direkt, das waren 2 Frauen, die haben dann direkt ihn mit rausgenommen. Der muss halt 10 Tage raus aus der Wohnung und dann meinten die auch, lassen sie ihn nicht schreien und so. Tja, und ich natürlich, Mutterherz, ne, Kleine, hängt ja sehr an ihrem Vater, hab den direkt nach 2 Tagen wieder reingelassen. Die Polizistinnen haben gesagt, lassen sie sich scheiden? Die haben gesagt, lassen sie ihn erstmal 10 Tage nicht schreien. Also bleiben Sie stur, bleiben Sie strikt, lassen Sie nicht schreien und ich habe mich nicht dran gehalten. Mhm. Weil ich dachte, komm, der ändert sich ja. Mhm. Deswegen bis heute noch, dass er sich immer wieder ändern kann. Also ich denke, ich kann ihn noch ändern. Wenn dann sowas Dramatisches passiert ist, wie verhält er sich denn danach dir gegenüber? Er hat sich bis heute noch nie entschuldigt, für keine Tat. Für keine Tat? Auch nicht für die Geschichte da, wo er das Kind geschlagen hat? Nie. Weswegen habt ihr vorhin gestritten? keine Ahnung. Also wir streiten uns, also ich bin jetzt in der Elternzeit zum Beispiel, und der geht jetzt arbeiten, da sagt er, du hast das alles zu regeln, ich bringe das Geld nach Hause, den Rest muss ich halt machen, und er geht nur arbeiten und ich muss halt alles machen. Und ich sage, dann kannst du mich ein bisschen mal unterstützen, sagt er, nee, das ist jetzt seine Aufgabe, ich muss jetzt arbeiten. Und dann, Wie oft gibt es denn diese Gewaltübergriffe? Ich sag mal so, das letzte Mal war das vor 2-3 Monaten und wo der mich wieder so geschlagen hat und jetzt vor 2 Tagen nochmal. Das kündigt sich einfach so an. Also wenn er schlecht gelaunt ist, sucht einen Grund und dann zack. Ja, der muss, also da ist kein Alkohol im Spiel. Nein, der trinkt nicht, der nimmt auch keine Drogen, gar nichts. Und draußen ist das so ein liebevoller Mensch, ne? Das regt mich ja immer so auf, Domian. Dass er sich draußen immer so präsentiert. Ja, ja. Also ich will dir mal sagen, dieser eine Vorfall mit dem, als er dich und dann dein kleines Kind auch noch mehr oder weniger versehentlich geschlagen hat, das finde ich schon so gravierend, dass ich glaube, wenn ich in deiner Rolle gewesen wäre, das wäre es dann gewesen. Dann wäre ich aber weg gewesen. Ja, und wenn er sich dann nicht, wenn er dann nicht mal Kerl genug ist und sich hinterher entschuldigt. Genau, wobei, sowas genau, kann man auch nicht entschuldigen. Das kann vielleicht einmal mal irgendwie passieren und dann entschuldigt man sich massiv und dann darf das nie wieder passieren. Aber wenn das immer doch vereinzelt oder regelmäßig vorkommt und er kein Gefühl hat für das, was er da tut und keine Kontrolle über sich, was willst du denn mit dem, auch wenn es der Vater deines Kindes ist? Ich weiß es nicht. Das Blöde ist ja, Domian, ich kann es ertragen. Du kannst es ertragen? Ich weiß es nicht. Ich kann es ertragen. Ich sage immer, ach, das ist ja nicht so schlimm wie die anderen. So schlimm ist das ja gar nicht. Wir haben ja eigentlich alles. Wir haben keine Schulden, Domian. Uns geht's gut. Wir sind gesund. Und er macht Streit. Ich verstehe es nicht. Ja, aber er macht Streit und er scheuert ja ab und zu eine. Und bisweilen kriegt das Kind. Manchmal, mich immer so manchmal genommen gegen die Wand oder so. Jetzt nicht so schlimm, aber schon auch im 9. Monat. Also da hat er nie zurückgeschreckt oder so. Und ich bin auch zu seinen Eltern gegangen und habe gefragt, was hält ihr davon? Und dann hat sie nur gesagt, hör mal, du musst ihn nicht erziehen, hat die Mutter gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, mit 30, also ein Mann mit 30 erziehen, das geht nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr. Oder man, natürlich kann sich jemand auch verändern, wenn er 30 ist, aber der muss das auch wollen. Aber ich habe den Eindruck, dass der das gar nicht will. Sondern dass der da so in seiner Rolle drin ist und das so hinnimmt. Ja, und der macht auch so Gehirnwäsche. Der so, du kannst nichts, du bist nichts und so. Ja. Und zum Beispiel sagt er zu der Kleinen, guck mal hier, die ist durch mein Sperma erstanden. Das habe ich alles vollbracht und sowas. Und sag ich, hallo, ich habe sie auf die Welt gebracht. Ja, aber was ist denn das für ein Typ, den du da an deiner Seite hast? Das wird ja immer schlimmer, was du erzählst. Ja, wie gesagt, also anfangs war das so ein lieber Mensch. Ja, der war und, so nett. Ja gut, das ist ja nur vorbei. Und dann sagst du, das nimmst, kannst du so hinnehmen? Das nehme ich so hin? Sonst geht's uns ja gut. Ich finde, euch geht's überhaupt nicht gut. Ich finde, euch geht's richtig beschissen. Ja. Wenn das Gravierendste nicht stimmt, dann kannst du doch alles andere in der Pfeife rauchen. Ja. Nee, er sagt ja auch mal, du musst mir gehorchen. Von meinen Freundinnen, die Frauen, die gehorchen denen auch. Ich muss ihn mal alles fragen, wenn ich irgendwas mache. Was ist das denn für ein Obermacker-Macho? Ja. Ja, wirklich? Ja. Der behandelt dich ja wie ein Stück Dreck. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er hat sich bis heute nicht entschuldigt, Domian, nicht mal eine Rose. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Wenn ich einen Fehler mache, überhaupt, ich würde niemals einen Menschen ins Gesicht schlagen. Mhm. Und er schlägt mir ins Gesicht. So, da musst du eine Entscheidung treffen. Ich weiß. Da musst du eine Entscheidung, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Ich finde, sagt ja auch, wenn wir, also kannst du ruhig scheiden lassen, kannst du aber hier rausgehen, das ist meine Bude, die habe ich gemacht, kannst dich ja verpissen dann, gehst zu deinen Eltern, keine Ahnung, und ich habe keinen Bock auf einen Neuanfang wieder. Ich habe einfach Angst davor. Ja, aber du bist erst 30 Jahre alt und wenn du da schon keinen Bock mehr auf einen Neuanfang hast, dann weiß ich nicht, wann du noch einen Neuanfang haben willst. Also ich finde den Fall völlig klar. Nach den wenigen Minuten, die wir reden, ist der Fall für mich klar, dass du da nicht gut aufgehoben, dass du nicht gut aufgehoben bist und dass dein Kind da nicht gut aufgehoben ist. Unternimm was. Unternimm was. Wir rufen dich jetzt nochmal zurück, das heißt meine Psychologin, und gibt dir noch ein paar Adressen an die Hand, wo du dir noch Hilfe gezielt suchen kannst. Das wäre nett, ja. Das machen wir so. Bitte leg auf und die Sabine ruft dich gleich an. Danke, Domian. Alles gut. Ich wollte nur sagen, ich bin ein ganz großer Fan von dir und seit ich 15 bin, höre ich dir immer zu jeden Abend. Vielen, vielen Dank, sehr nett. Liebe Sue, wir melden uns gleich bei dir. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ah, ich freue mich. Hier ist die Miki von gerade wieder. Hallo, Miki. Ja, hallo. Keine Ahnung, was los war. Auf alle Fälle war die Leitung weg. Die Leitung war weg. So, ich fasse noch mal kurz zusammen. Du bist mit deinem Mann schon wie 7 Jahre waren. Ja, jetzt sind wir im 9. Jahr. Im 9. Jahr zusammen. Und vor 3 Jahren hat er gesagt, er will eine Frau sein. Klang alles ein bisschen merkwürdig. Er hat dann auch hin und her seinen Namen ändern lassen. Einmal war er ein Frauenname, dann wieder nicht. Dann wollte er hat ihn die ganze Zeit behalten. Er hat zu mir gesagt, er macht rückgängig, hat es aber nicht gemacht. Aber er hat es nicht gemacht, genau. Das war so ein Fake letztendlich. Er hat 4-mal Fake und einmal hat er es mit mir zusammen gemacht, Briefkasten geschmissen und hat es dann aber wieder hinter meinem Rücken zurückgenommen. Ich bin ihm dann draufgekommen und das war dann der Showdown Anfang letzten Jahres. Ich habe das rausbekommen, habe seine Eltern informiert, die wussten auch von allem Bescheid. Und dann kam er aus der Arbeit, seine Eltern und ich, wir saßen da, der berühmte Satz, hast du mir was zu sagen? Da kam dann der nächste Gong, er hatte die Schlüssel von seiner Eigentumswohnung, die war vermietet, in der Hand und meinte, er zieht in 4 Wochen aus, lässt sich operieren und damit ist das Thema für ihn jetzt gegessen. Dieses alles ist aber nicht passiert, wie du vorhin angedeutet hast. Nein, er ist ich im bin Moment dann zusammengebrochen, nicht. Weil dann war für mich klar, jetzt ist alles aus. Mhm. Dazu muss man sagen, er hat das alles ohne Ärzte gemacht. Er hat auch die Hormone aus dem Internet selbst gekauft, dosiert, alles. Also da war nie irgendwo eine ärztliche Betreuung dabei. Und das hat mir natürlich unglaublich Angst gemacht. Du bist sicher, dass da keine ärztliche Betreuung bei war? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Das ist ausgesprochen wahnsinnig, was er da gemacht hat. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Wie ist der Stand heute? Stand heute ist, ich habe den Kleinen dann gepackt an dem berühmten Wochenende, bin zu einer Freundin, also wenn ich wiederkomme, okay, weil ich wollte nicht, dass er das mitbekommt. Dann hatte er wohl einen Nervenzusammenbruch und ab diesem Zeitpunkt ist dieses Thema komplett vom Tisch. Er nimmt keine Hormone mehr. Er hat jetzt tatsächlich die Namensrückänderung beantragt. Ich habe tatsächlich jetzt den Brief vom Gericht gesehen. Wir warten im Moment darauf, dass es weitergeht. Also dein Mann, der eine Frau zwischendurch mal so halb sein wollte oder halb war, ist jetzt wieder ein Mann? Noch nicht. Also kurz davor. Er hat noch den weiblichen Personalausweis. Er hat noch Brüste. Ach so, wegen der Hormone. Aber er lebt außer dass in der Arbeit unter einem Frauennamen arbeitet, lebt er hier offiziell als Mann. Ach, Moment, als Papa. Moment mal, der arbeitet als Frau? Ja. Aber in Männerklamotten. Und also, in der Arbeit wissen alle Bescheid. Was hat er denn für einen Vornamen als Frau? Ja, das Schlimme ist, ich habe insgesamt 4 Kinder und eins davon heißt Selina und er hat sich Selene getauft. Ihr habt, diese 4 Kinder sind aber nicht von ihm. Nee, 3 aus erster Ehe, der jüngste. Und eins. Wir sind eine Patchwork-Familie. Und die Kinder wohnen bei euch alle oder nur der eine? Nur noch der Kleine, sind schon große, die anderen 3. Also hat er sich Selina genannt. Selene. Selina heißt meine. Und da habe ich schon das erste Mal im wahrsten Sinn des Wortes zum Kotzen angefangen, weil das geht einfach gar nicht. Und verlangt er oder hat er von dir verlangt, dass du ihn auch so ansprichst? Er hätte es sich gewünscht, aber nee, ich habe das nicht einmal gemacht. Wie stark ist denn seine Brust ausgebildet? Er hat eine größere Körbchengröße als ich, 85 C. Da hat er mir auch erzählt, das ist passiert, weil er sich so sehr wünscht, eine Frau zu sein. Weil ich gesagt habe, er nimmt doch Hormone, er kann mir doch hier nichts erzählen, ich bin doch nicht blöd. Nee. Angefangen hat mit Testosteronblockern. Ich bin völlig erschüttert, dass der einfach so ohne ärztlichen Rat und Beobachtung sich dieses ganze Zeug reinpfeift. Ja. Und wie also gefährlich der Meinung war, das er braucht das jetzt alles nicht mehr, hat er genauso zack, peng, wieder aufgehört. Was ist denn mit deinem Mann los? Ja, das wüsste ich auch gern. Das ist ja völlig irre. Ich habe so eine Geschichte noch nie in meinem Leben gehört. Noch nie. Ja. Noch nie. Absoluter Wahnsinn. Ja, durchaus schon mal Männer, die wie gesagt, die das ihr ganzes Leben lang heimlich wissen und mit sich herumtragen und dass es dann ausbricht. Das ist der normale Fall. Den kenne ich schon. Ich habe auch immer gesagt, wenn er jetzt wirklich transsexuell gewesen wäre, wäre ich die Letzte gewesen, die ihn nicht unterstützt hätte, die versucht hätte, irgendeinen gehbaren Weg mit ihm zu gehen. Aber es war halt alles Lug, Trug, Betrug hintenrum und er ist definitiv nicht transsexuell. So, jetzt müsstest du oder musst du, finde ich, darauf bestehen, dass er, um mal zu klären, überhaupt was mit ihm los ist, irgendwas ist ja mit ihm nicht in Ordnung, dass der zu einem Therapeuten geht. Das geht er seit mittlerweile 2-3 Jahren, aber so all halbes Jahr einmal. Das ist aber dann keine Therapie. Nee, das ist keine Therapie. Und das ist sogar ein Spezialist für Transsexualität. Aber der bestätigt ihm einmal, nee, das war der Hausarzt, der ihm bestätigt hat, dass er transsexuell ist. Und der Psychologe hat ihm jetzt bestätigt, weil da brauchst du ja auch einen Attest, dass er es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ist. Ich verstehe gar nicht, wie du das aushältst, Micky. Ich habe ein kleines Kind. Ja, gut. Ja, gerade dann. Wie hält man so ein, ich sag mal wirklich jetzt despektierlich, Heckmeck aus? Genau das ist mein Problem. Ich halte es nicht aus. Ich bin darüber schon mit einer Grunderkrankung noch extrem krank geworden. Ich bin in eine ganz, ganz brutale Depression gerauscht. Ja. Ich habe in Anführungszeichen natürlich auch in der härtesten aller Zeiten gedacht, dass ein Selbstmordversuch die Lösung ist, weil ich es nicht ausgehalten habe. Ich halte es nicht aus im Endeffekt. So, jetzt möchte ich, dass meine Psychologin mit dir zunächst mal wegen dir spricht und dir noch Ratschläge gibt, was du für dich tun könntest. Darüber hinaus finde ich aber, dass es für euch sicher sehr, sehr gut wäre, nach all diesem ganzen Theater, dass ihr gemeinschaftlich zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung geht. Das ist der nächste Schritt, aber im Moment hat er noch seinen weiblichen Vornamen und solange das nicht wirklich geändert ist, weil ich ihm einfach nicht traue, ich weiß ja nicht, was er hintenrum macht, wir wohnen nicht zusammen, solange das nicht wieder mit Personalausweis belegt ist, dass er wirklich wieder so heißt wie der Mensch, den ich vor fast 10 Jahren kennengelernt habe, werde ich nichts Gemeinsames mit ihm tun, außer freundschaftlich unseren Sohn erziehen. Okay. Gut, Micky, dann werden wir dich jetzt mal anrufen. Meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Klären wir mal alle Dinge ab, die dich betreffen. Und dann seht ihr beiden Frauen im Hintergrund mal weiter. Okay. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich bekomme gerade eine traurige Meldung, die ich euch weitersagen möchte. Der Schauspieler Dieter Pfaff ist verstorben. Das geht gerade über die Nachrichtenagenturen. Man konnte ja vor ein paar Tagen noch einiges lesen, dass es ihm nicht gut geht, aber dass es so ernst ist, das wusste ich nicht. Mein Beileid für seine Familie. Wir haben 1.35 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema oder hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Bahn. Geschichten. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit der Eisenbahn, mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, also alles, was irgendwie Schienen hat, schon sehr schlimme oder sehr ausgefallene Erlebnisse hatten. Also zum Beispiel wart ihr schon mal bei einem Zugunglück dabei oder in ein Zugunglück verwickelt? Habt ihr schon mal in einem Zug ein Verbrechen erlebt oder wart vielleicht Opfer eines Verbrechens oder vielleicht habt ihr schon mal eine sehr ausgefallene Bahnreise gemacht, irgendwo auf der Welt, in Sibirien, in Indien, in Australien oder in Südamerika und vielleicht ist euch da das eine oder andere Ungewöhnliche passiert. Also Bahngeschichten, unser Thema morgen. Ihr könnt gerne euch anmelden unter domian@wdr.de oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an. 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet zum Thema Bahngeschichten und natürlich auch morgen gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Weiter mit der freien Themennacht und hier ist Maria und Maria ist 57. Guten Morgen, Maria. Ja, guten Morgen. Maria. Ja. Um was geht's bei dir? Ich habe panische Angst vor dem Zahnarzt. Och. Immer schon? Ja, es fing in der Grundschule an, da hatten wir den Schulzahnarzt. Gab's damals noch, stimmt, ja. Ja, und ich weiß noch, also er war so ein richtiger großer Bulle, 2 Meter groß und für mich war der wie 5 Meter und 2 Meter breit. Mhm. Und er mochte es, wenn Kinder Schmerzen hatten. Ein Sadist? Ja. Also damals war ich ja 8, 9 und dann weiß ich, hat er sein Bein über meine Beinchen gelegt, damit ich mich nicht bewege. Und zwei Aushilfen, also zwei Gehilfen, die haben mir dann die Arme festgehalten. Wie brutal. Und dann hat er gebohrt, ohne Betäubung natürlich. Ohne Betäubung? Natürlich. Wir durften nicht ausspülen. Ich durfte nicht ausspülen. Dann hat er mir zwei Backenzähne gezogen. Auch ohne Betäubung? Ja. Ohne Betäubung? Ja, und ich kam dann abends ins Krankenhaus. Da war nichts mehr zu erkennen. Keine Nase, keine Augen, nichts. So verschwollen und verquollen warst du? Ja. Was war das denn wirklich für ein brutaler Kerl? Selbst, also ich kenne das auch noch von früher, dass die uns ohne Betäubung gebohrt haben. Ja. Aber wenn da ein Zahn gezogen wurde, da gab es dann schon eine Betäubung. Es waren zwei, also ein gesunder und ein kranker Zahn, Backenzahn. Aber das waren dann schon deine... Meine Zähne, also richtigen Zähne. Das waren die richtigen Zähne, das waren nicht mehr Milchzähne. Nein. Ja. Also umso schlimmer ist das ja. Die Milchzähne fallen ja so raus, das ist ja unter Umständen nicht so schlimm. Genau. Da hast du deinen Schock und dein Traumata weg. Ja, also ich habe auch jetzt schon Brechanfälle, nur allein vom Reden. Wie haben denn damals deine Eltern, die haben das doch auch mitbekommen, die haben deine Angst gesehen und wie haben die sich denn verhalten? Ja, da wir Ausländer sind. Woher kommt ihr denn? Aus Spanien. Ja. Gab es sowas bei uns nicht. Und ich konnte denen einen erzählen, wie ich wollte. Die haben mir alles geglaubt. Und wenn ich gesagt habe, meine Zähne sind alle in Ordnung, dann, ne? Also, diese Geschichte mit dem Zahnarzt, das war aber in Deutschland oder in Spanien? Das war hier in Deutschland. Das war in Deutschland. Ja, ja. Und meine Frage war, deine Eltern haben doch mitbekommen, dass du so Angst hast vor diesem Zahnarzt und dass der dir Schlimmes angetan hat. Warum haben die nicht verhindert, dass du dann nochmal hingegangen bist? Damals in den 60er, 70er Jahren, da wurde darüber gar nicht so viel. Ja, das stimmt auch, hast du recht. Ja, da trauten sich die Eltern auch gar nichts zu sagen, dem Herrn Doktor gegenüber. Ne? Genau. Ja, der Herrgott ihn weiß. Natürlich. Wie oft warst du denn überhaupt bei diesem Arzt? Also, wissen Sie, ich verdringe ja diese Zeit. Also einige Male schon. Ja, natürlich, oft. Also, dann kann ich nun gut verstehen, dass du höllische Angst vor dem Zahnarzt hast. Ja. Aber irgendwann haben die Verhältnisse sich ja gebessert. Du wurdest erwachsen, du hast sicher einen anderen Zahnarzt kennengelernt. Nein. Ich bin dann von, ich glaube, 79, glaube ich, war ich das letzte Mal. Dann habe ich 80 geheiratet, 88 bekam ich mein Kind. Wo warst du denn 79? Bei was für einem Zahnarzt? Auch in Witten bei einem anderen Zahnarzt. Und hat der dich denn schonender behandelt? Und das weiß ich nicht mehr. Ach, das hast du vergessen? Ja, ich verdringe alles, was mit Zahnarzt zu tun hat. Verdringe ich alles. Ah, verstehe. Also, das, als wenn das so... Es schlummert irgendwo in mir, das weiß ich. Aber ich möchte es nicht hervorrufen. Umso mutiger, dass du hier anrufst und wir uns darüber unterhalten. Also wenn ich dir sage, ich versuche schon seit über 5 Jahren, dich anzurufen. Ach, das ist ja verrückt. Ich habe hunderte von Male deine Nummer gewählt und wieder aufgelegt. Also Kompliment, dass du es heute gemacht hast. Dankeschön. Maria, das aber ist ich ja bin auch am Zittern, am ganzen Körper. Erzähl mir doch mal, das wirst du wissen, von 1980 oder 79... Ja? Bis heute, das ist eine lange Zeit. Wie viel Mal warst du da noch beim Zahnarzt, weißt du das? Ja, natürlich. Ich war 1989, war ich bei einer Zahnärztin in Bad Driburg. Und die hat natürlich nicht vorne die Zähne, die faul waren und die man gesehen hat beim Lachen. Nicht die hat sie gemacht, sondern alle Backenzähne. Und ganz zum Schluss hat sie dann die Vorderzähne gemacht. Das muss eine Tortur sein. Sie hat mich also total durchschaut. Aber ich habe haufenweise Valium und alles Mögliche geschluckt, um diese Termine wahrzunehmen. Aber du hast sie wahrgenommen? Ja, alles. Du hast es durchgezogen. Das wäre ein riesen Eingriff dann in deinem Mund. Ja, das waren, ich glaube, 28 Sitzungen. Boah, die hast du alle tapfer durchgestanden? Ja. Wahnsinn. Ja. Aber ich schaffe es nicht mehr. Also ich war vor 3 oder 4 Jahren, hatte ich ganz starke Zahnschmerzen. Mhm. Das war ein Backenzahn. Und da war ich dann noch von 1989, war ich dann gar nicht mehr, bis vor 4 Jahren. Da habe ich diesen einen Backenzahn, der wehtat, habe ich dann fertig machen lassen und ich musste hingebracht werden, weil ich nicht mehr imstande war zu laufen. Vor Aufregung, vor Angst? Ja, und Tabletten. Und Tabletten, achso, weil du so viel Valium oder was weiß ich reingepfiffen hast. Ja, alles Mögliche, was ich kriege. Ja, und dann hat mich da jemand, ein Bekannter, hingebracht und wieder nach Hause gebracht. Mhm. Und ich habe mir eigentlich versprochen, wieder hinzugehen und es alles wieder machen zu lassen. Aber ich schaffe das nicht. Ich kann es einfach nicht. Das ist ein großes Thema, das dich dein ganzes Leben begleitet. Ne? In der Nacht, ich wache abends auf, bin nass geschwitzt. Ich esse seit jetzt, anderthalb Jahren nur Salat. Weil? Weil ich Angst habe, was Festes zu beißen. Ach so. Weil ich ja dann Zahnschmerzen kriegen könnte. Wie ist denn der Zustand deiner Zähne im Moment überhaupt? Also 3 Blompen sind mir rausgefallen. Mhm. Und darum habe ich Angst, was Festes zu kriegen. Ja. Hast du Zahnschmerzen? Nein. Nein. Pflegst du denn deine Zähne? Morgens und abends putze ich. Ja, das schon. Also du vernachlässigst das nicht. Also, aber eigentlich müsstest du dringend nochmal hin, um ein bisschen zu renovieren, ein bisschen zu gucken. Oh ja, ganz dringend sogar. Und ich habe ja auch starke Depressionen bekommen. Hängt das zusammen damit? Ja, auch damit. Aber ich hatte 13 Fehlgeburten. Oh. Und 13 Fehlgeburten? 13 Stück, ja. Und meine Tochter, die ist jetzt 24, die ist durch In-vitro-künstliche Befruchtung. Aber dann hat's geklappt und sie ist gesund zur Welt gekommen. Und oh ja, und das ist mein Augapfel, das ist mein Engel. Maria, ich finde, dass du, ich glaube, dass du diesen normalen Weg gar nicht mehr gehen kannst. Nee, das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist so dramatisch. Das finde ich auch nicht verantwortungsvoll, wenn du dir da zu Hause so und so viel, wenn du so und so viel Tabletten nimmst, Beruhigungstabletten, dann dahin wankst. Weißt du, dieses Phänomen der großen Angst vor dem Zahnarzt ist ja mittlerweile bekannt. Das haben sehr viele Leute. Und es gibt ja nun auch mittlerweile viele Ärzte und auch Kliniken, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, ich habe mich im Internet auch wieder nach vielen Jahren habe ich einmal versucht reinzuklicken. Hm. Ich habe, es waren ja sehr viele Vorschläge, ich habe einfach den ersten genommen, von denen wurde ich dann auch zurückgerufen, aber das muss alles privat gezahlt werden. Ja, aber hundertprozentig gibt es da auch Kliniken und Möglichkeiten bei so einem pathologischen Fall wie bei dir, dass die Krankenkasse das übernimmt. Deswegen finde ich, dass du am besten aufgehoben wärst bei so einem dafür spezialisierten Zahnarzt oder vielleicht sogar in einer Klinik. Ja, also ich möchte... Dass du unter Vollnarkose das gemacht bekommst, dass du gar nichts merkst, dass du schön einschläfst in Ruhe im Zimmer. Richtig. Und dann fahren die dich weg, machen dir alles und du wachst quietschfidel irgendwann wieder auf und sagst, super, ich kann wieder lächeln und es geht mir gut. So muss es sein. Ich kann wieder einen Steak essen. Und du kannst, ja, ganz genau. Maria, wir machen uns jetzt mal schlau für dich. Oh, das ist toll. Einmal, was es alles so gibt und wie das mit der Krankenkasse ist. Ich hoffe, dass die Sabine, meine Psychologin, dir da ein bisschen weiterhelfen kann. Zumindest wird sie wissen, wer es weiß. Also irgendwie werden wir dir schon auf die Sprünge helfen. Oh, das ist ganz, ganz toll. Wenn das klappt und wenn du irgendwie jetzt wirklich dann zu einem Arzt oder in eine Klinik kommst und es geht gut. Ja. Und es geht dir richtig gut. Da möchte ich sehr gerne nochmal mit dir sprechen. Meldest du dich da nochmal? Und dann schicke ich dir per Mail. Per Mail, das ist das Allerbeste. Foto vor der Behandlung und nach der Behandlung. Das ist ein sehr guter Plan. So machen wir es. Oh, das wäre toll. Ich danke dir recht herzlich. Ich drücke dir die Daumen. Ich finde, also nochmal Kompliment, dass du angerufen hast. Ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Oh ja. Und du hast selbst gesagt, ich habe gezittert, während ich gesprochen habe. Ich zittere immer noch. Du zitterst immer noch. Das ist der erste Schritt jetzt zur weiteren Hilfe. Großes Kompliment. Vielen, vielen Dank. Liebe Marie, bitte leg auf und die Sabine ruft dich gleich an. Prima. Prima, ich danke dir und alles Gute für deine tolle Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Ihr Lieben, ganz schnell zwischendurch nochmal Hinweis auf morgen. Morgen heißt das Thema Bahngeschichten. Morgen möchte ich gerne mit euch reden über alles, was ihr in einer Bahn, einer Schienenbahn, einer Eisenbahn, einer U-Bahn, einer S-Bahn oder Straßenbahn, von mir aus auch, erlebt habt. Schlimme Sachen, traurige Sachen, Unfälle, Überfälle. Vielleicht habt ihr eine tolle Reise irgendwann mal gemacht. Vielleicht seid ihr U-Bahn-Surfer oder... Es gibt ja rund um die Bahn wahrscheinlich 100.000 Vorfälle und Geschichten. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann morgen meldet euch ab 0 Uhr oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Bahngeschichten. Hier ist Daniel. Daniel ist 40. Guten Morgen, Daniel. Hallo. Hallo, Daniel. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, ganz außer Atem. Ja, ein bisschen aufgeregt. Ja, verstehe. Um was geht's denn, Daniel? Ja, ich wollte über meinen Sohn sprechen, den Vincent Leander. Er hat das Noonan-Syndrom. Das was für ein Syndrom? Das Noonan-Syndrom. Was ist das? Das Noonan-Syndrom ist ein Gendefekt, wo auf einem bestimmten Gen halt, zumindest beim Vincent ist es so, das Endstück fehlt. Und einhergehend hat es unseren Sohn halt ganz besonders stark damit getroffen, dass er ein bzw. mehrere schwere Herzfehler gleich von Geburt an mit auf die Welt gebracht hat. Schwere Herzfehler. Mhm. Ja. Wie alt ist er denn heute? Heute sind es 2. 2? Ah, ja. Er hat schon 2 große Herzoperationen mit sich oder über sich ergehen lassen müssen. Das heißt, sehr anstrengend für so einen kleinen Kerl. Ja, sehr. Das kann man wohl sagen. Mhm. Hat er denn sonst eine normale Entwicklung, sofern man das bei der Schwere der Erkrankung sagen kann? Ja, vom Syndrom her ist das schwer vorauszusagen. Gegenwärtig ist er minimal oder leicht entwicklungsverzögert von dem, was ich bisher so beurteilen kann. Er hat aber diese schweren Operationen jetzt bislang gut überstanden. Bisher schon, aber wir wissen auch, dass noch etliche und viele Operationen auf uns zukommen. Immer am Herzen? Meistens am Herzen, nicht nur am Herzen. Zu den Herzfehlern hat er eben noch einen Hydrocephalus, also einen Wasserkopf, gebildet. Da ist er auch schon also am Kopf operiert worden und hat ein komplettes Schandsystem im Kopf, damit das Gehirnwasser ablaufen kann. Das heißt, da wird im Körper so eine Ableitung in den Magen gelegt, ne? Ist das richtig? Genau, vom Kopf her aus dem Hirnventrikel geht es dann über den Hals. Mhm. Eigentlich normalerweise kann man das einen Teil davon auch in das Herz legen, aber das geht ja bei unserem Sohn nun nicht wegen der schweren Herzfehler. Von daher geht das dann in den Bauchraum unten rein. Ist das dein oder euer erstes Kind? Das ist mein erstes Kind und das dritte Kind von meiner Frau, jawohl. Ja. Nun stelle ich mir das als Eltern sehr schwer und belastend vor, so ein krankes Kind zu haben, so einen kleinen Kerl, der so angeschlagen ist. Ja, im Prinzip haben wir ja nicht nur dieses eine kranke Kind in unserer Ehe, sondern auch schon noch ein zweites. Nämlich, was hat das Kind? Meine Stieftochter, die hat das Morbus-Hirschsprung-Syndrom und die hatte künstlichen Darmausgang, alles wieder zurückverlegt, also eine richtige Darmschlinge, und über diese Krankheit ist halt die erste Beziehung meiner Frau mehr oder weniger in die Brüche gegangen. Und oh Mann, dann ist aber wirklich eure Familie belastet. Ihr lebt jetzt alle zusammen? Ja, wir sind mehr oder weniger wegen unserem Vincent in diese Familie hineingerutscht. Zum einen, wie gesagt, wir mussten halt viel Böses erleben, unter anderem, dass die gesetzliche Krankenkasse meiner Frau die Versicherung von meinem Sohn am Tag nach seiner Geburt verweigert hat, und ich saß dort dem Mitarbeiter gegenüber und er sagte dann: Herr Sänger, es tut mir leid, aber das Kind können wir nicht versichern, das ist definitiv zu teuer, das nehmen wir nicht. Das hätte natürlich eine gesetzliche Krankenkasse gar nicht tun dürfen, dagegen hätte man auch klagen können. Aber in dem Moment, wir waren ja noch von den ganzen Ereignissen, weil der Herzfehler ist ja erst am ersten Lebenstag festgestellt wurden, von den ganzen Dingen selber überrascht. Meiner Frau drohte auch eine Wochenbettdepression. Ich wollte Verantwortung übernehmen und das schnellstmöglich. Und so habe ich dann 2 Tage nach der Geburt meines Sohnes quasi, weil ich ja auf der Intensivstation für meinen Sohn als Krankenkasse fungiert habe, ich habe dort als Krankenkasse erstmal unterschrieben. Und dann habe ich vor der Intensivstation meinen Heiratsantrag nochmal erneuert gehabt. Den Heiratsantrag? Vor der Intensivstation und bin dann mein Sohn lag in Erfurt auf der Intensiv und ist dann von Gotha nach Erfurt auf die Intensivstation gebracht. So rum war es. Also da war richtig viel was los. Richtig viel was los. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, ist der Kleine denn nun heute nachträglich versichert in der Berger Krankenkasse? Ja, nicht bei der Krankenkasse, die ihn abgelehnt hat. Wir haben ja, wie gesagt, nach der Geburt geheiratet und über meine gesetzliche Krankenkasse ist er denn, nachdem wir auf dem Standesamt Ja gesagt haben, vom Standesamt noch sind die Unterlagen dann an meine Krankenkasse gegangen. Ach du je. Und da habe ich auch meine Frau mit rübergenommen gleich. Aber das ist ja schon ein Unding, dass so ein Karl da sagt, den können wir gar nicht versichern. Ja, waren dramatische Ereignisse gleich am Anfang. Das glaube ich. Und da hat man gar nicht die Kraft da, sich schnell zu wehren und da wirklich Wind zu machen. Das kann ich gut verstehen. Ja. Wie ist denn jetzt die Lebensperspektive für euren kleinen Sohn? Naja, also das muss man abwarten. Im Moment tun wir alles, was wir können. Unser Wochenplan ist ziemlich voll. So, eigentlich hätte er im Moment dienstags Ergotherapie, dann hat er mittwochs in der Krankengymnastik Zwergentouren, donnerstags sind wir bei der Frühförderung und freitags sind wir zur Physiotherapie gegenwärtig. Also volles Terminprogramm. Ja, das ist ein Kind. Und wenn man denkt, dass wir 3 Kinder haben, die Selina bekommt freitags therapeutisches Reiten und hat mittwochs hat sie an einem Instrumentenkarussell teilgenommen. Also ich merke, da ist ganz viel aneinandergereiht und ihr seid da nonstop Vollzeit beschäftigt. Im Prinzip schon, ja. Wird der Kleine irgendwann ein normales Leben führen können? Wir hoffen es und wir versuchen das Möglichste draus zu machen. Und auch ich denke, dass die Ärzte und die Medizin das versucht. Wir müssen abwarten, wie sich das mit seinem Herz weiterentwickelt. Mhm. Es sind hier schon 2 große Operationen am Herzen erfolgt. Mhm. Und man muss jetzt abwarten, wie sich die Pulmonalklappe bei ihm weiterentwickelt. Ja. Da ist jetzt ein Loch sozusagen in die Klappe extra reingeschnitten worden, weil er hat sowohl Engstellen vor als auch hinter den Klappen. Nicht nur bei der Pulmonalklappe, als auch bei der Aortenklappe. Mhm. Die Mitralklappe im Herz ist undicht von... Ist vielleicht ein bisschen zu medizinisch. Wir verstehen schon, wie schwierig. Und ich meine, man wird ja selbst zu Mediziner, wenn man selbst eine Krankheit hat oder ein Angehöriger so eine Krankheit hat. Mensch, lieber Daniel, jetzt hast du uns ein bisschen Einblick gegeben in euer verantwortungsvolles und schwieriges Familienleben. Und ich kann so von meiner Seite nur sagen, dass ich wirklich dem Kleinen und auch natürlich auch eurer Tochter von Herzen alles Gute wünsche und dass ihr das hinkriegt. Aber in der Familie schafft man das natürlich besser, als wenn man alleine ist mit einem so betroffenen Kind. Wohl wahr. Es hat auch ein bisschen gedauert und wir brauchten viel Hilfe, um überhaupt zu einer Familie werden zu können. Aber nun hat es geklappt. Nun, so nach dem ersten halben Jahr, wir waren froh, dass wir eine familienorientierte Rehabilitationsmaßnahme machen konnten. Sehr gut. Und... Daniel, dann können wir ein bisschen zusammenwachsen. Ja, genau. Dann grüße herzlich deine Familie von mir. Und wir drücken alle wirklich die Daumen für den Kleinen, dass es sehr gut bergauf geht und dass er irgendwann vielleicht doch fast ganz gesund oder dass er ganz gesund wird. Alles Gute. Gesund wird er nie werden. Ja, aber einigermaßen dann. Ja. Das wünsche ich von Herzen. Alles Liebe, alles Gute, Daniel. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Anne. Und Anne ist 72. Guten Morgen, Anne. Ja. Ja. Hallo. Hallo, Anne. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Mal großes Kompliment an dich. Vielen Dank. Und deine Sendung. Und vor allem, du bist ja so ein gerade toller Mensch, also man sieht dich eigentlich immer wieder gern und hört dich gern. Also, es geht nur zu Natascha Kampusch. Ja. Ich war heute in dem Film. Ah, du warst in dem Film, ich noch nicht. Wie ist der Film? Der Film ist großartig. Der ist sehr beeindruckend, sehr erschütternd und das Publikum war so 50 plus. Ja. Achso, junge Leute gehen da wohl dann nicht so rein. Naja, also vielleicht drei, vier jüngere Leute. Ja. Ansonsten, das überwiegend hat man nur 50 plus gesehen. Und der Film hat dich sehr gepackt? Hat mich sehr gepackt. Ja. Ist sehr berührend und ein Kompliment an die Natascha Kampusch. Was es für eine mutige, charakterlich starke Persönlichkeit ist. Mhm. Alle bösartigen Meinungen von Österreichern und gar von ihrem Vater. Ja. Und von dem komischen Buch, was da erschienen sein soll. Von dem Vater, ja genau. Ja, das muss ja verstehe. Widerlich von dem Vater, wenn man den im Film sieht. Ich meine, das ist garantiert nicht realitätsfern dargestellt, der Vater. Der hielt sich in Kneipen auf, hat die Kleine mitgenommen in die Kneipe bis nachts. Und die waren ja geschieden, die Eltern. Mhm. Und wenn das Kind zurückgebracht wurde, stand halt zwischen den beiden Eltern. Ja, ich muss auch sagen, egal was dann passiert ist, sie hat ein sehr schweres Schicksal zu ertragen gehabt und erträgt es ja immer noch, die Natascha Kampusch. Warum funkt der Vater ihr jetzt dazwischen und macht ihr das madig, dass dieser Film nur entsteht? Und wenn sie damit Geld verdient, dann soll sie damit Geld verdienen. Sie hat so viel Schlimmes mitgemacht und dann sei ihr das auch gegönnt. Genau. Ich finde, das ist rein primitiv von diesem Vater. Mhm. Von dieser Person Vater, wie er auch dargestellt wurde, kann man nicht viel mehr erwarten. Mhm. Und man sagt ja immer, was ich denke und tue, das traue ich anderen zu. Mhm. Er scheint in so einem primitiven Level zu leben. Aber Natascha Kampusch ist eine ganz andere Person. Ja. Und sie ist sehr, sehr, und sie hat mit Sicherheit sehr fein auch immer in Interviews sich schon geäußert. Hat sie, ja. Und der ja. Film sagt noch viel, viel mehr, was die hat durchmachen müssen. Die ist geschlagen worden, vergewaltigt worden und. Anna, jetzt muss ich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Okay. Danke für deinen Anruf und für deinen Eindruck aus dem Film. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ah, danke, tschüss. Tschüss. Bis morgen, ciao.